Wunderschönen guten Abend, hier ist das freie Senderkombinat auf 93,0 MHz im Kabel auf 101,4. Ihr hört den politischen Themenabend der Redaktion 3. Das Glück ist immer ein neuer Gedanke. Die Bewegung des Mai 68 in Frankreich. Nachdem wir am Montag vor einer Woche ein Porträt der Bewegung geliefert haben, möchten wir heute Abend dem noch eine Einführung in die theoretischen Grundlagen dieses gesellschaftlichen Aufbruchs hinzufügen und den einen oder anderen Aspekt sowie die Grenzen dieser Bewegung diskutieren. Ein französischer Radioreporter erklärte, nachdem am frühen Morgen des 11. Mai 1968 die Reste der Barrikaden in der Rue Gay-Lussac aufgesucht hatte, diese kleine Straße sehe aus, als wäre eine Revolution durch sie hindurchgefegt. Eine Revolution war im Mai 68 nicht nur durch diese kleine Straße im Pariser Quartier Latin hindurchgefegt, sie blieb auch nicht auf Frankreich beschränkt. Das Jahr 68 steht für eine lange Welle von Revolten, von Paris bis Berlin, von Barcelona bis Rom, von Prag bis Berkeley, von Tokio bis Rio de Janeiro. Es revoltierten Studenten und Studentinnen gegen die Ideologiefabrik Universität, Lehrlinge gegen ihre Meister, Arbeiter und Arbeiterinnen gegen die Fabrikdisziplin, Frauen gegen die männliche Vorherrschaft in Gesellschaft und Familie und auch in linken Gruppen. Landarbeiterinnen in Lateinamerika, Afrika und Asien. Gleichzeitig griffen nationale Befreiungsbewegungen die Ausbeutung der Dritten Welt durch europäische und US-amerikanische Konzerne an. Der Vietnamkrieg war zum Sammelpunkt aller Protestbewegungen geworden. Und der Protest war zum Aufstand geworden. Die Beteiligten verweigerten die ihnen in der Gesellschaft zugewiesenen Rollen und nahmen für eine kurze Zeit ihr Leben und ihr Glück in die eigenen Hände. Was war in Paris im Mai 68 Besonderes geschehen? Während noch Ende April ein Leitartikel in der größten Tageszeitung Le Monde die Lethargie der jungen Leute von heute beklagte, die sich nicht einmal mehr für Politik interessieren würden, brach an den Universitäten ein Konflikt los. Der Anlass war scheinbar banal. Die Studenten an der Universität von Nanterre protestierten gegen die reaktionäre Hausordnung in den Studentenwohnheimen, nach der es verboten war, dass sich die weiblichen und männlichen Studenten in den Wohnheimen gegenseitig besuchten. Aus Protest wurde am 22. März von etwa 150 Studentinnen das Verwaltungsgebäude der Universität besetzt. Weitere Aktionen folgten. Der Beschluss der Universitätsleitung, am 3. Mai die Polizei an die Universität zu holen, erwies sich als Zündfunke einer Bewegung, die sich innerhalb von wenigen Tagen ausweitete und radikalisierte. Doch diese Bewegung kam nicht aus dem Nichts. Seit Jahren gärte unter der Oberfläche eine Unzufriedenheit in der Gesellschaft und besonders an den Universitäten. Bereits im November 1966 hatten Studenten in Straßburg ein Manifest veröffentlicht über das Elend im Studentenmilieu, das für großes Aufsehen sorgte. Darin hatten sie ihre ganze Kritik des Alltags in der kapitalistischen Gesellschaft und speziell der Rolle des Studenten, nämlich eine provisorische Rolle, die ihn auf die endgültige vorbereitet, die als positives und bewahrendes Element im Getriebe des Warensystems erfüllen wird, auf den Punkt gebracht. Auch die Bewegung des 22. März, die eine Bewegung ohne Führer war, begnügte sich nicht mehr mit einzelnen Forderungen nach Verbesserung der Ausbildung. Sie stellte die Universität und die Gesellschaft selbst in Frage. Die 60er Jahre waren geprägt von einer Aufbruchsstimmung. Die rasanten Veränderungen in der Gesellschaft begannen nicht erst 1968. Dort fanden sie eher ihren Fluchtpunkt. Bereits Anfang des Jahrzehnts erlebten die Produktionssphären rasche Veränderungen, sowohl hinsichtlich der technischen Seite als auch in der Zusammensetzung der Belegschaften. Der immense Bedarf an Arbeitskräften führte dazu, dass es immer mehr Frauen ermöglicht wurde, die häusliche Sphäre zu verlassen und außerhalb arbeiten zu gehen. Gleichzeitig veränderte die Einwanderung sogenannter Gastarbeiter in die Industriezentren der BRD, Frankreichs oder Norditaliens das bisherige Gleichgewicht der Klassenzusammensetzung. Die von den kommunistischen oder sozialdemokratischen Gewerkschaften kontrollierten Belegschaften lösten sich nach und nach von den alten, traditionellen Werten und Verhaltensweisen. Diese Veränderungen betrafen auch den Reproduktionsbereich und das, was man allgemein die Kultur nennt. Auch auf der politischen Ebene blieb es nicht ohne Auswirkungen. Der Status quo der Nachkriegszeit, in der BRD der Adenauer-Staat, in Frankreich und Italien das Patt zwischen der bürgerlichen Rechten und dem aus Kommunisten und Sozialisten bestehenden antifaschistischen Block erntete Widerspruch. Es waren vor allem drei Strömungen, welche der etablierten Linken den Kampf ansagten. In Frankreich ab Mitte der 50er Jahre die Gruppe um die Zeitschrift Socialisme ou Barbarie, in Italien ab Anfang der 60er die Operaisten und zur selben Zeit in Frankreich die Situationistische Internationale. Sozialismo-Barbarie wandte sich zum einen gegen den westlichen Kapitalismus, vor allem aber auch gegen die bürokratischen Regime in den sozialistischen Staaten. Für sie stellten diese Gesellschaften keine Alternative mehr dar zum Kapitalismus, waren sie doch selbst im Grunde genommen ein Staatskapitalismus, der denselben Gesetzen gehorchte wie der Privatkapitalismus. In dem Maße, wie sie den sowjetischen Block kritisierten, unterzogen Sozialisme ou Barbarie auch die Politik der westeuropäischen kommunistischen Parteien einer scharfen Kritik. Längst hatten sich diese vom Anspruch der sozialen Revolution verabschiedet und beschränkten sich darauf, Anhängsel der sowjetischen Außenpolitik zu sein und ansonsten den Status quo der westlichen Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Sozialismo-Barbarie maß dem Begriff der Entfremdung eine größere Rolle zu. Ein Begriff, der in der offiziellen kommunistischen Debatte nie benutzt wurde. Für die linken Kritiker kennzeichnete dieser Begriff ebenso den westlichen Kapitalismus wie den östlichen Staatssozialismus. Als Alternative zur Partei- und Staatsbürokratie setzten Sozialismo-Barbarie auf die Arbeiterräte, auf die unmittelbare Vertretung der Arbeiter, wie sie nach der russischen Oktoberrevolution und der Novemberrevolution in Deutschland, vor allem 1936 in Spanien und 1956 in Ungarn praktiziert worden waren. Die italienischen Operaisten nach dem Wort Operaio, Arbeiter, benannt, stammten aus der linken Opposition der sozialistischen und kommunistischen Partei. Ihre Kritik orientierte sich an den Vorstellungen von Socialismo Barbarie, der sie noch einige Überlegungen hinzufügten. Sie analysierten in ihrer Zeitschrift Quaderni Rossi die Technologie als etwas, das nicht wertfrei ist, sondern von Anfang an einen kapitalistischen Stempel trägt und stets nur zu einem Zweck erfunden wurde, dem Zweck der Ausbeutung der Arbeiter. Daher könne sie nicht einfach für eine sozialistische Gesellschaft übernommen werden. Da linke Parteien und Gewerkschaften Teil des kapitalistischen Systems geworden sind, setzten die Operaisten auf die Autonomie der Arbeiterklasse, auf die selbstständige Äußerung ihrer Interessen und die eigenständige Aktion. Die Analogie zu den Rätevorstellungen von Sozialismo-Barbarie in Frankreich ist unübersehbar. Den Operaisten war es bewusst, dass entscheidende Veränderungen im Gange waren, und sie sagten, dass diese untersucht werden müssten. In Erweiterung der damaligen modernen amerikanischen Soziologie entwickelten sie das Konzept der Arbeiteruntersuchung. Also nicht irgendwelche Akademiker untersuchen für ihre privaten Forschungszwecke die Arbeiterklasse, sondern es sind die Aktivisten selbst, die ihre eigene Situation untersuchen und zugleich in Aktionen umsetzen. In Italien waren ab Ende der 50er Jahre zahlreiche Arbeitsemigranten aus Süditalien in die Industriezentren Mailands und Turins gekommen. Diese hatten einerseits keine gewerkschaftlichen Erfahrungen, waren andererseits aber auch nicht an die Fabrikdisziplin gewöhnt. Bereits Anfang der 60er kam es in Norditalien zu den ersten wilden Streiks. Einer der ersten Höhepunkte fand diese neue Bewegung in den dreitägigen Straßenschlachten zwischen jungen Arbeitern und der Polizei auf der Piazza Statuto in Turin. Einer Schlacht, die als die Revolte der Ringelpullover in die Geschichte eingegangen ist. Die dritte einflussreiche Strömung im Vorfeld der 68er Revolte war die Situationistische Internationale. Mit 70 Mitgliedern in 10 Jahren hat die Internationale an der Wiedereinführung des Abenteuers in den urbanen Zentren gearbeitet. An der Formulierung neuer Leidenschaften und Lebensformen gegen die Stupidität eines völlig sinnentleerten Lebens. Die Kritik des Urbanismus als Schlüssel zur Kritik des Lebens, die Würdigung der neuen Bewegungen, des Jugendprotests und der wilden Streiks, die Kritik am Stalinismus und den hergebrachten politischen Organisationsformen bis hin zur Auseinandersetzung über die Rolle der Kunst und des Einsatzes künstlerischer Mittel haben die SI zu einem Schmelztiegel von Ideen gemacht. Die 12 Nummern der Zeitschrift der SI waren sowohl Laboratorium als auch Handbuch für das neue Verständnis der Subversion und sind bis heute ein Protestreservoir gegen die moderne Welt. Die Situationistische Internationale 1958 gegründet und 1972 aufgelöst, verstand sich zunächst als radikale Künstlergruppe, die für die Aufhebung der Kunst als eine von der Gesellschaft getrennte Sphäre eintrat. Nach und nach entwickelten ihre Aktivisten eine radikale Gesellschaftskritik und formulierten Thesen für die Entfaltung der Bedürfnisse. Mit Begriffen wie der Derive, dem Umherschweifen, markierten sie Lebensweisen, die fernab der Zwänge der kapitalistischen Gesellschaft neue Wege aufzeigten. Sie machten sich auch Gedanken über die Integration radikaler Theorien in die kapitalistische Gesellschaft, was sie selbst mit dem Begriff der Rekuperation belegten. Die herrschende Ideologie organisiert die Banalisierung der subversiven Entdeckungen und verbreitet sie im Überfluss, nachdem sie sie sterilisiert hat. Ihr gelingt es sogar, die subversiven Individuen zu benutzen, durch Verfälschung ihrer Werke, wenn sie tot sind, und schon zu Lebzeiten durch die gesamte ideologische Konfusion, indem sie sie mit einer der mystischen Lehren, mit denen sie Handel treibt, narkotisiert. Vor allem muss die Bourgeoisie einen neuen Anfang des revolutionären Denkens verhindern. Sie ist sich des gefährlichen Charakters des Surrealismus bewusst gewesen. Jetzt, da sie ihn im üblichen ästhetischen Handel auflösen konnte, stellt sie mit Vergnügen fest, dass er den äußersten Punkt des Aufruhrs erreicht hatte. So pflegt sie eine Art Sehnsucht nach ihm und bringt gleichzeitig jede neue Forschung in Verruf, indem sie diese automatisch auf das Surrealistische, schon Dagewesene zurückführt. Das heißt, auf eine Niederlage, die für sie von niemandem mehr in Frage gestellt werden kann. Eins der wesentlichen Aspekte der situationistischen Aktivität, die uns damals fasziniert hat, war eigentlich die Abenteuerlust. Also die Poesie und die Abenteuerlust, die in die politische Aktion ganz offen reingetragen wurde. Auch ein Subjektivismus oder Individualismus, der in der politischen Aktion 68 gut auch aufkam, aber bei den Situationisten hatte das eine ganz spezielle abenteuerliche und großartige Komponente. Und dieses Großartige, was die Situationisten ausstrahlen mit ihrer ungeheuren Frechheit und aber auch mit einer Fähigkeit, sehr scharf zu analysieren und auf den Punkt zu bringen, das findet man natürlich so allgemein gesagt heute wieder. Und das ist auch nicht integrierbar. Das Ziel einer revolutionären Aktion auf dem Gebiet der Kultur kann nicht sein, das Leben wiederzugeben oder zu erklären, sondern es zu erweitern. Überall muss das Unglück zurückgeschlagen werden. Die Revolution lässt sich nicht gänzlich in der Frage erfassen, welche Produktionsstufe die Schwerindustrie jetzt erreicht hat und wer sie beherrschen wird. Zusammen mit der Ausbeutung des Menschen müssen die Leidenschaften, die Kompensationen und die Gewohnheiten sterben, die Produkte der Ausbeutung waren. Es müssen neue, im Zusammenhang mit den heutigen Möglichkeiten stehende Begierden definiert werden. Unser Hauptgedanke ist der einer Konstruktion von Situationen, das heißt der konkreten Konstruktion kurzfristiger Lebensumgebungen und ihrer Umgestaltung in eine höhere Qualität der Leidenschaft. Die Konstruktion von Situationen beginnt jenseits des modernen Zusammenbruchs des Begriffs des Spektakels. Das Hauptwerk von Guy Debord, dem Gründer der Situationistischen Internationalen, erschien im Jahre 1967 unter dem Namen Die Gesellschaft des Spektakels. Es beginnt mit der Feststellung: Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Ansammlung von Spektakeln. Alles, was unmittelbar erlebt wurde, ist in eine Vorstellung entwichen. Das Spektakel überhaupt ist, als konkrete Verkehrung des Lebens, die eigentliche Bewegung des Unlebendigen. Guy Debord geht aus von der Trennung der Gesellschaft in verschiedene Bereiche wie Wissenschaft, Kultur, Ökonomie, Politik und so weiter, die von der bürgerlichen Ideologie vorgenommen wird. Da es das Bedürfnis der Menschen ist, diese Trennung aufzuheben, suggeriert das Spektakel die Zusammenfügung dieser getrennten Bereiche. Doch die Gesellschaft ist damit kein Ganzes geworden. Das Spektakel ist nur die scheinbare Einheit dessen, was in der kapitalistischen Gesellschaft weiterhin voneinander getrennt bleibt. Here as I sit at this empty cafe, thinking of lost in wonder that we'll never find again. Though the world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the Saint Notre Dame cast a long, lonely shadow. Now only sorrow, no tomorrow. There's no today for us, nothing is there for us to share but yesterday. Thank you. Gegen die Diktatur der wahren Gesellschaft entwickeln die Situationisten eine radikale Kritik, eine Theorie des Aufstands. Hierbei sahen sie überall auf der Welt stattfindende Revolten als Bestätigung ihrer Thesen. So widmeten sie einen Artikel ihrer Zeitschrift Situationistische Internationale, der Nummer 10 vom März 1966, dem Aufstand der Schwarzen im Stadtviertel Watts von Los Angeles. De peinture et de papier peint qui est en feu. Les magasins, les rues, les avenues sont devenus autant de champs de bataille. He was talking about the police problem. And I made it very clear to him that after talking with numerous people in the Negro community, in the Watts area and all over Los Angeles, Dr. Luther King dit que l'émeute qui a commencé dans le quartier de Watts est à l'origine un problème économique. Luther King dit qu'il est au courant de la brutalité de la police envers les Noirs et qu'il est temps de donner aux Noirs l'occasion de devenir des travailleurs spécialisés qui puissent être utiles à la nation. Et il ajoute, je ne pense pas que l'émeute puisse aider dans la lutte des Noirs pour la reconnaissance de leurs droits et j'espère au moins qu'elle ne la retardera pas. Le commandant de la garde nationale donne quelques recommandations aux hommes qui vont partir à l'assaut, surtout ne restez jamais isolés. Fixez les baïonnettes au canon, avancez en groupe lorsque les baïonnettes auront été fixées au canon. Tout autour de moi, c'est un spectacle épouvantable. Tous les magasins sont saccagés, il n'y a plus une seule vitre. Sur toutes ces boutiques, je suis sur Broadway, toujours l'une de ces grandes artères commerciales qui traverse le quartier noir au sud du quartier central de Los Angeles. Partout sur la chaussée, ce sont des traces des bagarres des jours précédents, des morceaux de verre qui traînent, des sacs, des pneus, tous les objets qui ont été jetés hors des magasins. C'est une véritable atmosphère de guerre ici. Encore des ambulances qui passent dans les rues et les hélicoptères toujours au-dessus de nos têtes pendant que une autre voiture maintenant de police me précède avec quatre policiers à l'intérieur. Les trois qui ne conduisent pas sont armés chacun d'une mitraillette et observent les environs. La révolte de Los Angeles est une révolte contre la marchandise, contre le monde de la marchandise et du travailleur consommateur hiérarchiquement soumis aux mesures de la marchandise. Les Noirs de Los Angeles, comme les bandes de jeunes délinquants de tous les pays avancés, mais plus radicalement parce qu'à l'échelle d'une classe globalement sans avenir, d'une partie du prolétariat qui ne peut croire à des chances notables de promotion et d'intégration, prennent au mot la propagande du capitalisme moderne, sa publicité de l'abondance. Ils veulent tout de suite, tous les objets montrés et abstraitement disponibles, parce qu'ils veulent en faire usage. De ce fait, ils en récusent la valeur d'échange, la réalité marchande qui en est le moule, la motivation et la fin dernière et qui a tout sélectionné. Die Revolte von Los Angeles ist eine Revolte gegen die Ware, gegen die Welt der Ware und gegen die des Arbeiterkonsumenten, der den Vorgaben der Ware hierarchisch unterworfen ist. Wie die Banden von jugendlichen Gesetzesbrechern aller industrialisierten Länder nehmen die Schwarzen von Los Angeles die Propaganda des modernen Kapitalismus, seine Werbung des Überflusses, beim Wort. Allerdings auf radikalere Weise. Einer Klasse entsprechend, die im Ganzen genommen ohne Zukunft ist. Einem Teil des Proletariats entsprechend, der nicht an nennenswerte Aufstiegs- oder Integrationschancen glauben kann. Sie wollen alle gezeigten und abstrakt zur Verfügung stehenden Gegenstände sofort, weil sie sie benutzen wollen. Damit lehnen sie ihren Tauschwert und die wahren Wirklichkeit ab, die Gussform dieser Gegenstände, ihre Rechtfertigung und letzter Zweck, die Wirklichkeit, die alles ausgewählt hat. Can I have your autograph? He said to the fat blonde actress. You know, I've seen every movie you've been in, from Paths of Pain to Jewels of Glory. And when you kissed Robert Mitchum, but I thought you'd never catch him. Over the hill right now, and you're looking for love. You're over the hill right now, and you're looking for love. Can I have your autograph? He said to the fat blonde actress. You know, I know everything you've done. Anyway, I hate divorces. To the left is a marble shower. It was fun, even for an hour, but you're over the hill right now, and you're looking for love. You're over the hill right now. Yeah. Ihr hört das freies Senderkombinat auf 93,0 MHz im Kabel auf 101,4. Den politischen Themenabend der Redaktion 3. Das Glück ist immer ein neuer Gedanke. Ein Porträt der Bewegung des Mai 68 in Frankreich. Plus de 2000 et je ne vois que deux. Die Arbeiter ignorierten die Gewerkschaften und diskutierten über Selbstverwaltung. Die Bewegung weitete sich auf alle Bereiche der französischen Gesellschaft aus. Den Höhepunkt erreichte sie am 24. Mai mit Demonstrationen und Straßenschlachten in ganz Frankreich. Doch die Bewegung erkannte ihre Stärke nicht. Die Demonstranten hätten in Paris nur die Ministerien und die Rundfunk- und Fernsehanstalten besetzen müssen und der Gaullismus wäre zusammengebrochen. So die nachträgliche Einschätzung der Bewegung des 22. März. Von da an ging die Initiative wieder an die KP und die Gewerkschaften über, die sich sofort mit der Regierung zusammensetzten, um über die Beendigung des Streiks zu verhandeln. Sie waren nun zur eigentlichen Partei der Ordnung geworden. Die Bewegung war an ihre Grenzen gestoßen. Es wurde über eine mögliche Linksregierung spekuliert, denn niemandem sonst wurde zugetraut, die Bewegung zu befrieden. Am 29. Mai setzte sich Staatspräsident de Gaulle mit dem Hubschrauber zur französischen Garnison nach Baden-Baden ab. Die Regierung war am Wanken. Doch die Bewegung hatte ihre Kraft verloren und die Borniertheit der linksradikalen politischen Organisation spielte der KP in die Hände. Als de Gaulle merkte, dass die Situation nicht mehr so dramatisch war, wie angenommen, kehrte er zurück und erklärte in einer Fernsehansprache, er habe nicht die Absicht, zurückzutreten. Der Kombination aus massiver Polizeipräsenz vor den Fabriken und im Nachgeben in einem Punkt der Erhöhung des Mindestlohns ist es zu verdanken, dass zwischen Anfang und Mitte Juni nach und nach die Arbeit wieder aufgenommen wird. Die Ruhe kehrt langsam wieder ein und die alte Ordnung wird nach und nach wiederhergestellt. Dennoch wird es nie mehr wie vorher sein. Die Mai-Ereignisse haben der französischen Gesellschaft unauslöschlich ihren Stempel aufgeprägt. Das System musste sich von Grund auf ändern, um an der Macht zu bleiben. Wir hören zunächst eine Einschätzung der Mai-Bewegung in Frankreich vom britischen Augenzeugen Maurice Brinton, damals Mitglied der rätekommunistischen Gruppe Solidarity aus London. Zweifellos war dies die bedeutendste revolutionäre Erhebung in Westeuropa seit den Tagen der Pariser Kommune. Hunderttausende von Studenten haben sich regelrechte Schlachten mit der Polizei geliefert. 9 Millionen Arbeiter standen im Streik. Die rote Fahne der Revolte flatterte über besetzten Fabriken, Universitäten, Baustellen, Werften, Haupt- und Realschulen, Grubeneingängen, Bahnhöfen, Kaufhäusern, Überseeflugzeugen, Theatern, Hotels. Die Pariser Oper, das Folies Bergère und das Gebäude des Nationalen Rates für wissenschaftliche Studien wurden besetzt. Ebenso wie das Hauptquartier der französischen Fußballföderation mit dem klaren Ziel, normale Fußballer davon abzuhalten, Spaß am Fußball zu haben. Nahezu jede Schicht der französischen Gesellschaft wurde im bestimmten Umfang in die Geschehnisse einbezogen. In überfüllten Endlostreffen in jedem erreichbaren Klassenzimmer oder Hörsaal haben Hunderttausende von Leuten jeden Alters, jeden Aspekt des Lebens diskutiert. 14-jährige Jungen sind in eine Mädchenschule mit dem Ruf »Liberté pour les filles«, Freiheit für die Mädchen, eingedrungen. Selbst so traditionell reaktionäre Enklaven wie die Fakultäten für Medizin und Jura wurden von oben bis unten erschüttert. Ihre geweihten Prozeduren und Institutionen wurden angegriffen und als falsch empfunden. Millionen nahmen an der Geschichte teil. Das ist Inhalt der Revolution. Unter dem Einfluss der revolutionären Studenten begannen Tausende, das ganze Prinzip der Hierarchie in Frage zu stellen. Die Studenten haben es dort in Frage gestellt, wo es am natürlichsten erscheint, in den Gefilden von Unterricht und Wissenschaft. Sie proklamierten, dass die demokratische Selbstverwaltung möglich sei, und um es zu beweisen, praktizierten sie sie selbst. Sie denunzierten die Monopolisierung der Information und produzierten Millionen von Flugblättern, um diese Monopolisierung zu durchbrechen. Sie attackierten einige der wichtigsten Stützen der gegenwärtigen Zivilisation, die Barriere zwischen Handarbeitern und Intellektuellen, die Konsumgesellschaft, die Heiligkeit der Universität und anderer Quellen kapitalistischer Kultur und Weisheit. Im Verlaufe einiger Tage brachen die ungeheuren kreativen Möglichkeiten der Leute plötzlich auf. Die kühnsten und realistischsten Ideen, die gewöhnlich dieselben sind, wurden verteidigt, vertreten und angewendet. Sprache in abgedroschener Form überliefert, seit Jahrhunderten, Jahrzehnten bürokratischer Verhunzung ihres Wesens beraubt von denen, die sie für Werbezwecke manipuliert haben, erschien plötzlich wieder als etwas Neues und Frisches. Die Leute eigneten sie sich wieder in ihrer Gesamtheit an. Wunderbar passende und poetische Parolen brachte die anonyme Menge hervor. Kinder erklärten ihren Eltern, was die Aufgabe der Erziehung sein sollte. Die Erzieher wurden erzogen. Innerhalb weniger Tage erreichten junge Leute von 20 ein solches Maß an Verständnis und politischem und taktischem Gespür, was vielen, die seit 30 Jahren oder mehr in der revolutionären Bewegung sind, leider oft abgeht. Die stürmische Entwicklung des Kampfes der Studenten gab den Anstoß für die ersten Fabrikbesetzungen. Sie veränderten sowohl das Kräfteverhältnis in der Gesellschaft als auch das Bild etablierter Institutionen und etablierter Führer, wie es in den Köpfen der Leute bestand. Sie zwang den Staat, sowohl seinen in seiner Natur liegenden Zwangscharakter als auch seine grundlegende Unfähigkeit, den gesellschaftlichen Zusammenhang zu gewährleisten, zu offenbaren. Sie legte die völlige Hohlheit von Regierung, Parlament und Verwaltung und auch aller politischer Parteien dar. Unbewaffnete Studenten haben das Establishment gezwungen, die Maske fallen zu lassen, vor Angst zu schwitzen und bei Polizei und Gasgranaten seine Zuflucht zu suchen. Unbewaffnete Studenten haben das Establishment gezwungen, die Maske fallen zu lassen, vor Angst zu schwitzen und bei Polizei und Gasgranaten seine Zuflucht zu suchen. Studenten schließlich haben die bürokratischen Führungen der Organisationen der Arbeiterklasse gezwungen, sich selbst als die letzten Hüter der etablierten Ordnung zu entlarven. Aber die revolutionäre Bewegung vollbrachte noch mehr. Sie trug ihre Kämpfe in Paris aus und nicht in einem unterentwickelten Land, das unter imperialistischer Ausbeutung steht. In wenigen, ruhmvollen Wochen ließen die Aktionen der Studenten und jungen Arbeiter den Mythos der gut organisierten, gut funktionierenden kapitalistischen Gesellschaft in sich zusammensinken. Einer Gesellschaft, in der grundlegenden Konflikte ausgeklammert waren und in der offiziell nur Randprobleme zur Lösung verblieben. Verwalter, die alles und jedes verwaltet hatten, erwiesen sich plötzlich als Leute, die von nichts eine Ahnung hatten. Planer, die alles und jedes geplant hatten, erwiesen sich plötzlich als unfähig, die Zustimmung der Leute, auf die ihre Pläne angewendet werden sollten, sicherzustellen. Diese äußerst moderne Bewegung sollte wirklichen Revolutionären die Möglichkeit geben, eine Reihe der ideologischen Hindernisse abzulegen, die in der Vergangenheit die revolutionäre Aktivität gehemmt haben. Es war nicht der Hunger, der die Studenten zur Revolte trieb. Es gab auch nicht einmal eine ökonomische Krise im weitesten Sinne des Wortes. Die Revolution hatte nichts mit Unterkonsumption oder Überproduktion zu tun. Die fallende Profitrate war es nicht. Die studentische Bewegung hatte ihre Basis nicht in ökonomischen Forderungen. Im Gegenteil, die Bewegung fand ihre wahre Gestalt und ihre gewaltige Antwort erst dann, als sie über die ökonomischen Forderungen hinausging, mit denen die offizielle studentische Gewerkschaftspolitik so lange versucht hatte, die studentische Bewegung in bestimmten Schranken zu halten. Nebenbei gesagt, mit dem Segen aller politischen Parteien und der revolutionären Gruppe der Linken. Andererseits war es genau die Beschränkung der Arbeiterkämpfe auf rein ökonomische Ziele, die es den Gewerkschaftsbürokraten so lange erfolgreich erlaubte, dem Regime zu Hilfe zu kommen. Die gegenwärtige Bewegung hat gezeigt, dass der grundlegende Widerspruch des modernen bürokratischen Kapitalismus nicht in der Anarchie des Marktes besteht. Er besteht nicht in dem Widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Eigentumsverhältnissen. Der grundlegende Konflikt, auf den sich alle anderen beziehen, ist der Widerspruch zwischen denen, die Anordnungen treffen, und denen, die diese Anordnungen befolgen müssen. Dieser unlösbare Widerspruch, der der modernen kapitalistischen Gesellschaft die Därme ausreißt, ist es, der sie zwingt, die Menschen von der Regelung ihrer eigenen Handlungen auszuschließen, und der sie zur selben Zeit zwingt, um deren Teilnahme, ohne die alles zusammenbrechen würde, nachzusuchen. Diese beiden widersprüchlichen Tendenzen finden ihren Ausdruck einerseits in dem Versuch der Bürokraten, die Menschen in Objekte zu verwandeln, auf dem Wege der Gewalt, der Mystifikation, neuer Manipulationstechniken oder ökonomischer Bonbons. Und andererseits in der Weigerung der Menschen zu erlauben, dass man sie auf diese Weise behandelt. Die Ereignisse in Frankreich zeigen deutlich etwas, das alle Revolutionen gezeigt haben, was aber offenbar immer wieder neu erfahren werden muss. Es handelt sich nicht um den Aufbau einer revolutionären Perspektive, nicht um allmähliches Anwachsen der Widersprüche, nicht um eine progressive Entwicklung eines revolutionären Massenbewusstseins. Worum es geht, sind die Widersprüche und Konflikte, die wir beschrieben haben, und die Tatsache, dass die moderne bürokratische Gesellschaft mehr oder weniger unvermeidlich periodische Krisen produziert, die ihr Funktionieren unterbrechen. Beides ruft die Intervention seitens der Bevölkerung hervor und versieht die Leute mit Möglichkeiten, sich selbst zu behaupten und die gesellschaftliche Ordnung zu verändern. Das Funktionieren des bürokratischen Kapitalismus schafft die Bedingungen, unter denen revolutionäres Bewusstsein auftauchen könnte. Diese Bedingungen sind ein integraler Bestandteil der gesamten entfremdeten, hierarchischen, unterdrückerischen Gesellschaftsstruktur. Wann immer Leute den Kampf aufnehmen, sehen sie sich früher oder später gezwungen, die ganze Gesellschaftsstruktur in Frage zu stellen. Also ich denke wirklich, dass die Versuche, die Situationisten gemacht haben und die Beispiele, die sie gegeben haben, immer noch ein ziemliches kreatives Potenzial in sich tragen, das man heute benutzen kann. Das man heute sogar lockerer benutzen kann als in den 70er oder 80er Jahren, weil wieder andere Dinge, zum Beispiel das Organisationskonzept der Situationisten, kann man heute vernachlässigen, wenn man will. Man kann das einfach benutzen, Schlüsselprojekte, die sie erfunden haben, die sie eingeführt haben in die politische Aktion und sich dadurch bereichern. Ja, gut, das ist natürlich bei fast allen sozusagen unmittelbaren Produkten, also wie Büchern und Thesen und Geschichte, natürlich immer angelegt, das sind die falschen Hände. Und dass auch bestimmte Elemente isoliert werden und somit also harmlos und keine Wirkung mehr haben, rein Beschäftigungsspiel werden. Dass die Wirkung einer theoretischen, praktischen Einstellung, wie sie die Situationisten repräsentieren, ist ja gerade eine historische. Es ist ja, diese Bewegung ist eben nicht loszulösen und somit auch ihre Ergebnisse, ihre Forschung und auch ihre Missverständnisse nicht von der grundsätzlichen Frage, grundsätzlichen gesellschaftlichen Frage, wie Menschen leben sollen. Ob sie nun weiterhin unter der Diktatur der Ware, des Kapitalismus leben wollen oder unter einer anderen und in einer anderen Welt, die eben frei und neu zu schaffen ist. Und solange das also als menschliche Frage da ist, wird natürlich auch keine vollkommene Verharmlosung und Herabwürdigung stattfinden können. Solange die Geschichte weitergeht, werden auch diese Fragen auch in ihrer Schärfe dann benutzt werden können. Und die Methoden, also die Entwendung und die das Deriv und so, die immer früher auch sehr gerne so als ästhetische Spielereien und Nebensächlichkeiten abgetan wurden, während dann also die starken politischen Aspekte betont, dagegen betont wurden. Das beim Nachlesen stellt sich das dann doch hin und wieder heraus, dass man sagt, naja, also je weiter die Situationisten sich auch so als Kampfbrigade eingelassen haben, je komischer wurden die Ergebnisse. Also von heute aus betrachtet muss man sagen, naja gut, also das hatte 68 dann eine Wirkung, also die Rede und sowas. Aber wenn man das dann heute liest, auch mit den Erfahrungen, die wir nach 68 eben machen konnten, in Italien mit der Massenbewegung und so, muss man doch sagen, dass einiges dann eben viel harmloser war als uns, zum Beispiel vor 20 Jahren, das natürlich erschienen ist. Und so ist bei dieser Veröffentlichung wieder, also rücken auch die Proportionen zu, also werden neu sortiert oder werden neu hergestellt. Also ich denke, rekuperiert, schönes situationistisches Wort, ja, also zurückgeholt und neu verarbeitet, also unschädlich gemacht durch die Gesellschaft, wird vieles. Aber da sollte man sich nicht täuschen, also der, so einfallsreich ist das Regime nicht, dass es wirklich elementare Formen aus der Welt bringt. Das können wir ja jeden Tag heute erleben, dass im Gegenteil, die Macht eigentlich ziemlich konservativ ist, also alle sollen arbeiten, möglichst für wenig Geld und dann auch noch ihre menschlichen Ansprüche so weit herunterschrauben, dass sie auf der Ebene von Mikroben sind. Und gut, das ist also die Macht und wir haben andere Bedürfnisse. Also insofern wird sich das Vergnügen, ein Mensch zu sein, nie fügen. Ja? Das reimt sich ja fast.